Sätze stumpf im Beton, wir spucken brennende Zeilen und brennen es ein in Köpfe wie ein brennender Stein. Mann, langer, glaub mir, wir ziehen an einem brennenden Seil und meine Fäuste sind gezeichnet. Guck, wir kämpfen vereint, bekämpfen den Feind. Mein Kopf ist in der Zelle, meine Hände zittern und meine Rhymes sind dunkle Wolken, Regen und Gewitter. Ich spür die bösen Blicke rot, meine Augen bluten. Wir sind Einzelkämpfer und die Besten unter tausend Guten. Wir haben Seele, unsere Texte sind die Straßen im Pott und keine Gangster, wir sind Dogs, jagen Hasen im Block. Ich bin stolz, ich bin Disco Polo Short, Jüp, wir brennen das labernde Pack. Ich bin ein Stern unter Millionen, ich bin Assassin. Urge Dog Nummer 1, Spucht und du Bastard fließt. Und wenn es ernst wird, muss ich nicht mit Soldaten prallen. Ich komm im Dunkeln in ein Haus und leg dich Knaben lang. Am Himmel ist schwarz und grau, Slade geht on and on. Die Erde bringt kommen und go. Das Leben hier geht Faust auf Faust. Am Himmel ist schwarz und grau, Slade geht on and on. Faust auf Faust.